Du hast die Schnauze voll. Sowas von gestrichen voll. Multitasking, Time-Management, Effektivitätsoptimierung, Stress pur. Und die Olle will, dass du die Kinder hütest. Aber damit ist jetzt Schluss. Du stehst auf und gehst durch die offene Tür, drehst die Handflächen Richtung Himmel und lässt den Sternenstaub drauf rieseln. Nein, die Sterne selbst. Die Sterne fallen dir in die Hände wie reife Früchte. Du musst sie nur aufhalten. Die Hände. Rot. Weiß. Nochmal rot. Metallic. Schwarz. Nochmal schwarz. Wetten, das nächste Auto, das um die Ecke kommt, ist silbern? Tatsächlich. Jede Wette. Zwischen Souterrainboden und Online-Goldgruben. Ein Feature von Ulrich Land. Der größte Gewinn hier war mit relativ kleinem Einsatz. Das waren, glaube ich, mit 8 Euro 30.000. Das kommt relativ selten vor. Ein gut bürgerliches Viertel in Hamburg. Das Ladenlokal direkt neben der Bushaltestelle macht keinen Hehl aus seiner Herkunft. Eine Wettbude. Typ schon immer da gewesen. Leuchtreklame, grellgelbe Lettern, 5, 6 Stufen runter ins Souterrain. Durchs Fenster sieht man die Beine der Wartenden von einem Fuß auf den anderen treten. Ziemlich duster der Laden. Aufgehellt nur durch ein paar schmucklose Lampen mit blanken Birnen und einen an der Wand klebenden Flachbildschirm, der ein drittklassiges Fußballspiel aus Kroatien zeigt. Na klar, ja, wenn jetzt jemand halt für 200 Euro spielt, dann plus 300 Euro und nochmal 100, dann wäre es halt auch schon mal, dass jemand also in der Summe 110.000 Euro gewonnen hat. Der Chef ist studierter Betriebswirt, versinkt bis zum Scheitel hinterm Tresen, um wechselweise die Kasse, den Tippautomaten und seinen Laptop zu bedienen. Also ich spiele halt schon, also auch täglich, für, ja, sagen wir mal 10 bis 20 Euro im Schnitt, was ich mir zum Glück auch wirklich erlauben kann. Also selbst wenn mal halt wirklich einen Monat überhaupt nichts klappt, das wären circa, sagen wir mal 600 Euro, die weg wären, wird zwar schon wehtun, aber in der Regel kommt ja einmal was zurück. Also irgendwas trifft man dann doch mal, also ungefähr 20% bis 30% von dem gebrachten Einsatz, der ist verloren, weil das auch die Gewinnspanne der Buchmacher ist. Fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung beteiligt sich mindestens einmal im Jahr an Glücksspielen. Jeder Haushalt gibt dafür jährlich im Durchschnitt 640 Euro aus, was sich auf insgesamt 25 Milliarden summiert. Mehr als 2 Millionen Deutsche werfen bei Online-Wetten ihr Geld in die Waagschale. Sie bescheren beispielsweise den Sportwettenanbietern einen Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro. Und in die gute alte Daddelbude marschieren 3%. Bei einigermaßen guter Lage im Stadtzentrum erzielt ein einziger Automat in der Kneipe Jahreseinnahmen von 5.000 Euro. Nur Lotto ist leicht rückläufig, obwohl immer noch jeder dritte Deutsche seine Kreuzchen macht. Und die Pferdewetten losen. Aber Verlierer gibt es überall. Warte, gucken, ob man gewinnt oder nicht, ne? Ja, einfach so ein Schuss ins Ungewisse. Also ist schon eine heikle Sache. Also ganz einfach, ich logge mich erstmal ein, gehe auf Sportwetten und dann habe ich schon mal komplette Wettangebot. Alle Ligen in Europa, alles wo Fußball gespielt wird, wird also angeboten. Und natürlich auch noch andere Sportarten, ne? Tennis, Eishockey, Basketball, Handball, Rugby, Golf. Ja, und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal. Eine Wette ist... ist ein Verfahren, bei dem man hofft... zu gewinnen. Um der Enttäuschung willen. Denn der Kitzel liegt in der hochwahrscheinlichen Nichterfüllung der Hoffnung. Ein Verfahren also, bei dem man hofft zu gewinnen, um auch verlieren zu können. Ein Verfahren, bei dem gilt... je wahrscheinlicher die Enttäuschung der Siegeshoffnung... desto höher der Spannungsgrad. Desto tiefer kann man fallen. Desto höher der Wert der Wette. Je bescheidener die Aussichten, desto... aufregender. Und dann schwimmst du los, zum Fluchtpunkt am Horizont des weiten Ozeans. An dessen Ende kannst du nichts ausrichten, einfach rein gar nichts ausrichten. Während andere auf den überquellenden Bürgersteigen und in ellenbogenruppigen Fußgängerzonen umherirren, gleitest du schwerelos im Meer aus Glück. Egal wohin, völlig egal. Hauptsache raus, rein in die Freiheit. Die verdammte Geschäftigkeit, diese Begrenzungen aus Blei kannst du vergessen. Weil morgen fährst du das Geld in Schubkarren nach Haus. Von jetzt an legst du die Hände in den Schoß, lässt das Geld und das Glück für dich arbeiten. Für 10 Euro, 100 Euro raus, je nachdem. Tja, dann mach mal. Dann kann man absahnen, ja. Klar, das Pferd muss gewinnen. Vorhin war mal eine Quote von 25.000 bei der Dreierwette. 10 Euro hättest du mit 25.000 Euro nach Hause gehen können, ja. Wenn du die ersten drei in der richtigen Reihenfolge vorher gesagt hast. Natürlich wächst man, wenn man, sagen wir mal, 7 Millionen Euro gewonnen hat. Das ist der Traum. Palmenstrände, dicke Autos, große Häuser und so die Dinge, womit der kleine Mann sein Leben in einer Art und Weise verändert, was ihm ansonsten durch normale Arbeit niemals gelingen würde. Man zahlt 75 Cent Einsatz und darf dann von Millionen Gewinnen träumen. Seit 1997 toppen die staatlichen Einnahmen aus Glücksspiel die Einnahmen aus Alkohol. Querbeet. Also es geht wirklich durch sämtliche soziale Schichten, angefangen von Leuten, die wirklich gutes Geld verdienen im Monat, mit ehrlichen Jobs bis hin zum Hartz-IV-Empfänger. Na klar, die sozial schlechter Gestellteren ist natürlich auch immer noch ein Funken mehr Hoffnung bei der ganzen Sache, um vielleicht auch aus dem sozialen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Elend, etwas herauszukommen. Ja, mal hier so einen, also mit 20 Euro Einsätze machen. Ja, dann sitzt man hier auf glühenden Kohlen und bekommt warme Hände. Bisschen Nervenkitzel, ne? Ein bisschen Spannung und auch mal eine Abwechslung zum Alltag. Ich wette, es gibt mehr Menschen, die wetten, als die, die es sein lassen. Obwohl jeder, der was auf sich hält, findet Wetten ordinär. Hässlich und dumm. Wenn nicht krank. Mindestens lächerlich. Aber du kennst dich aus. Bist in allen Ligen zu Hause. Stapelweise Tabellenauswertungen auf deinem Schreibtisch. Notizbücher, Diagramme, Excel-Tabellen. Der Zufall ist berechenbar. Und du weißt wie, weißt genau wie. Also, Umkehr. Kehrtwende im Strom der Einknicker. Du bist mehr als bloß ein Kieselstein, der sich umhertreiben lässt am bekannten Ufer. Getrieben von anderer Leute Ansprüchen, von den Sturmfluten des Schicksals und doch nur landet in der Langeweile. Nein, nein. Raus aufs Meer des Glücks. Getragen von deinem Wissen, deinen Wahrscheinlichkeitskalkulationen. Deinen Heimspiel-Rankings. Ich weiß auch immer alles, recherchiere das auch. Ich gucke ja auch die Bundesliga live und der Rechner läuft dabei. Ich gucke mir noch die Live-Scores aus den anderen Ligen an. Ich bin also immer informiert. Ich hab's geschafft. Ja, ich habe auf das richtige Pferd gesetzt. In jeder Liga, wo Fußball gespielt wird, kenne ich mich aus. Muss man sich mit befassen, weil was nutzt das, wenn ich mich hier hinstelle und einfach nur mal blau im Himmel hier tippe? Ich möchte ja nicht einfach nur mein Geld hier hinbringen. Ich möchte ja auch wieder was abholen. Sie reden sich halt ein, dass sie Ahnung von der Materie haben, die Mannschaften kennen, die Form kennen. Also objektiv muss man halt weiterhin sagen, bei der Voraussetzung, dass nichts manipuliert wird, kann da wirklich jeder gegen jeden gewinnen. Ja, und daher ist es halt immer nur die subjektive Empfindung eines Tippers, dass er halt meint, ja halt diese Sachen besser vorhersagen zu können, wie beispielsweise die 6 Lottozahlen. Muss man sich nichts vormachen, auch das hier ist Glück, nichts anderes. Eisbären Berlin zu Hause gegen Krefeld Pinguine mit einer 1,70er Quote. Die sind also auch schon favorisiert. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt 1 Euro auf diese Mannschaft spiele, kriege ich dafür 1,70 Euro zurück. 3 Euro reingeschmissen, habe ich 100 Euro gewonnen. Einfach nur aus Spaß mal gedrückt. Da geht der Puls nach oben, der Blutdruck steigt. Es kann einem schon mal warm werden, man zappelt hier auf dem Stuhl rum. Dann sitze ich natürlich auch vom Fernsehen, ist klar, weil ich unbedingt wissen muss, welche Zahlen werden gezogen, da liegt ja auch irgendwo eine Mystik drin. Und die 10. Paradeexemplar des ohnmachtsversessenen Winning Losers ist der Lottospieler. Nichts, aber rein gar nichts kann er am Ausgang der Ziehung jener magischen 6 Zahlen beeinflussen. Dieses Spiel ist pures Glück, der totale Wink des Schicksals. Jeden Samstag, seit Jahren, setzt er hinter vorgehaltener Hand Kreuzchen auf rosarote Zettel, fährt sich nervös durchs schüttere Haar, nestelt in seinem Portemonnaie auf der Suche nach ein paar Euros für einen zusätzlichen Wettschein. rudert unverdrossen durch die Brandung der sich verzettelnden Kreuzchenzeichner schnurstracks zur Annahmedame, die matronenhaft hinter ihrer Theke hockt und mit Krakenfingern die hergereichten Lottoscheine samt Gebühren einstreicht. Die Chance, den Sechser bzw. den Jackpot zu knacken, liegt immerhin bei 1 zu 140 Millionen. Das ist also nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung sehr gering. Aber was heißt schon Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn man Träume und Wünsche verkauft? Herbert John, Stabstellenleiter und Jugendschutzbeauftragter bei Lotto Niedersachsen in Hannover. So ist es nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung wesentlich wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden, als den Sechser im Lotto zu erzielen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass im letzten Jahr in Niedersachsen nach meinem Wissen keiner vom Blitz getroffen worden ist, aber etliche Leute den Sechser im Lotto gewonnen haben. 2011 wurden in Deutschland 117 Lottospieler Millionäre. Soweit zur Wahrscheinlichkeit. Woche für Woche landet beim deutschen Lotto-Toto-Block ein Spieleinsatz von knapp 1,60 Euro pro Kopf. Allerdings gingen 2010 die Lottoeinsätze um mehr als 7% gegenüber dem Vorjahr zurück. Was aber immer noch fast 1 Milliarde Lotto- und Toto-Zettel, Rubellose und OZ-Wetten bedeutet. Mit einem Gesamteinsatz von 6,5 Milliarden Euro. Also es ist so, dass jüngere Leute eher online spielen und wir Schwierigkeiten haben, dieses jüngere Publikum für uns zu gewinnen. Im Internet, da können sie im Bademantel sitzen und entschlappen und können den ganzen Tag über spielen, von morgens bis spät in die Nacht hinein. Dann nehmen wir noch die Türken mit rein. Galatasaray, weil ich vorhin erwähnt hatte, spielen heute bei Mersin. Mersin ist ein Aufsteiger, aber sehr immer mit Vorsicht zu genießen, diese Mannschaft. Zu Hause gewinnen die meistens 1-0, ja, und auswärts verlieren sie meistens. Und dann aber auch immer 4-3, 4-1. Ist gefährlich, aber spielen wir heute mal so. Heute ist dein Tag. Heute machst du sie alle nass, denn du hast den Durchblick. Die Statistik ist auf deiner Seite. Hast seit Monaten die Tabellen der Ligen rauf und runter studiert, gerechnet, spekuliert und interpoliert, nochmal gerechnet, nachgebessert. Denn eines Tages kommt der Tag, da wirst du deine ganzen Fußballzahlenbücher brauchen. Heute nämlich. Heute ist dein ganz persönlicher Doomsday. Der Tag mit genau dem richtigen Tipp. Du bist der einzige Zocker unter der Sonne, der heute so gut drauf ist, der so genau weiß, wo die Glocken hängen und der Lorbeerkranz. Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt drin um. Wenn du nicht das Risiko suchst, kannst du dich darin nicht beweisen. Kannst dich nicht leben spüren, nicht sprühen spüren. Bist schon tot. Ja, man fiebert mehr mit, weil wenn man auf den Schein guckt, ne, und die Mannschaft macht ein Tor oder so, dann freut man sich. Ist der Tag gerettet. Bei einer Live-Wette ist es dann so, du stehst dann hier, spielst, fällt kein Tor mehr, dann fällt nach 2 Minuten das erste Tor, ist dein 20er schon mal weg. Dann legst du wieder einen 20er nach. Stellen Sie sich vor, Sie haben 3 Partien getippt und 2 dieser Tipps sind richtig. Da führt die Mannschaft schon 3-0. Im letzten Spiel steht es 0-0. Nur noch ein Tor und nur noch 10 Minuten. Fällt dieses Tor noch, steht mein Tipp dann, habe ich dann meine 300, 400, 500 Euro gewonnen. Jetzt schießt er vorm Pfosten. Was glauben Sie denn, was einem Menschen dann passiert? Ich habe jetzt auch 50 Euro da reingeschmissen. Das tut dann auch schon weh. Und in letzter Zeit ist das immer so, dass immer ein Spiel auf dem Schein kaputt ist. Das ist auch immer ein bisschen ärgerlich. Von den 7 Spielen habe ich 6 Spiele getroffen. Und 1 ist dann nicht getroffen und dann gewinne ich nichts auf den Schein. Kombi-Wette, da müssen alle richtig sein. Wenn du da einen vorbei hast, dann gewinnst du auch nichts. Aber das weiß ich vorher. Also ich ärgere mich dann zu Hause kurz darüber. Oh mein Gott, kommen auch wieder bessere Tage. Ne? Dafür ist der Tag, wo ich hier hinkomme und dann mein Geld abhole, ist dann wieder umso schöner. Gewinn ist mit positiven Gefühlen verbunden. Negative Gefühle kann ich sofort wieder ausblenden, indem ich erneut Geld einsetze. Gerhard Meyer ist Spielsuchtforscher an der Uni Bremen. Es geht ihm gar nicht darum, auf Dauer Geld zu gewinnen. Geld ist in diesem Prozess nur Mittel zum Zweck, um diese Gefühle hervorzurufen. Wenn Sie beispielsweise Spieler im Casino beobachten, die machen ihren Satz am Roulette-Tisch und rennen dann davon, können nicht ertragen den Spruch der weißen Kugel, können erst zurückkehren, wenn die Entscheidung gefallen ist. Garantierter Emotionsgewinn, so man sich nur traut, das Schicksal, das geliebte Monster des Zufalls, herauszufordern. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich versuche einfach ein bisschen zu pokern, einfach blind hier raus. Großartig, den richtigen Einblick hast du ja hier als Otto normal sowieso nicht. auf irgendwelche Pferde setzen und entweder fällt sie runter oder eben nicht. Auf gut Glück setzen, mehr oder weniger. Ja, und dann springt man da auf. Aufs Pferd, auf die Rugby-Drittliga-Wette, auf die Glückssträhne. Und entweder man hat Glück oder eben nicht. Wenn man was sehr verloren hat, Fehlermission, 4 Euro, ihr war verwöhnt für den Abkehr. Spaß war es ja schon. Falsches Geld. Ich darf natürlich mir keine Gedanken darüber machen, was ich jetzt mit dem Geld anfangen könnte. Im Casino spielt man um Plastik, um Jetons. Im Automatenspiel löst sich das Geld digital in Münzspeichern auf. Ähnliches passiert also im Internet. Es ist dann nur noch Spielgeld. Ein Eishockeyspiel noch. Schweiz, zweite Liga. Ist Sachaux de Fonds. Es gibt 2 Teams in der zweiten Liga in der Schweiz, die knallen also alles weg. Da kann man immer drauf spielen. Jetzt habe ich schon 2 Spiele auf meinem Wettschein und die Quoten werden miteinander multipliziert. Ich habe also jetzt schon mit den 2 Quoten habe ich eine 2,89er Quote. Also bei 10 Euro Einsatz gibt es 28,90 Euro zurück. Wenn ich gewinne, ansonsten gibt es nämlich nichts. Eine Wette ist nicht bloß wundersame Geldvermehrung. Oder Vernichtung. Zocken ist eine prima Gelegenheit, Kopf und Kragen zu riskieren. Eine höchst effektive Methode, sich angesichts der Herausforderungen des krisengeschüttelten Alltags ins Plüschsofa des Fatalismus sinken zu lassen. Hey, warte. Sieh dich an. Schau dir in die Augen. Sind das die Augen eines Siegers? Zittern die auch nicht? Nicht ein Hauch von Unruhe? Leuchtet da Stolz? Steht deinen Augen das Blitzgewitter der Begeisterung in die blutunterlaufenden Pupillen geschrieben? Die Weißglut des Muts, das glosende Feuer des Jetzt oder Nie? Ja, genau das, das genau steht in deinen Augen zu lesen. Also gibt es kein Zurück mehr. Wozu auch? Halbzeit. Pause. Du brauchst eine Pause? Never. Dem Verlieren kann nur entgehen, wer es angeht. Einerseits ist da die Aussicht auf einen furiosen Sieg und... Und andererseits? Andererseits die Verlustlust. Die Lust, sich auszuliefern. Sich in Ohnmacht und Demut dem Schicksal zu fügen, das einem alle weiteren Entscheidungen abnimmt. Das einen mitnimmt unter die kraftvollen Fittiche der Vorsehung, der Vorbestimmung. Nur zu gern übergibt man die Handlungsinitiative an magische Mächte, die im Jenseits walten und schalten. Glücksheischende Selbstentmachtung. Entlastung pur. Entspannung der ungeheuren Spannung. Des Wettens. Befriedung im nur mehr tatenlos zusehen können, wie die Kugel und der Rubel rollen, wohin auch immer. Wie die Gäule stolpern, die hochgewetteten Kampfhähne sich vertändeln, wie alles fällt, nur keine Tore. Während man selber die schweißgetränkten Hände in den Schoß legt und sich beim Verlieren zusieht. Mit feuchten Augen und leerer Börse. Wenn man schon mal jetzt 3 Wochenende oder was nichts getroffen hat, dann hat man da auch schon mal 200 Euro in den Kasten dann reingetan und nichts gewonnen. Aber im letzten Jahr, abzüglich meines Einsatzes, so ungefähr nur so 7,5 sind noch übergeblieben. Also am einen Wochenende habe ich mal 3 Scheine getroffen, einen Freitag, einen Samstag und einen Montag. Und das waren insgesamt 4.250 Euro und das ist schon ordentlich. Eine Woche so 300, 400 Euro. Ja, ehrlich, manchmal läuft es sehr gut. Mensch, Fortuna hat doch ein glückliches Händchen gehabt. Vor allem vor 2 Jahren. Das waren 13.500. Klar, mit einem Schein, für 10 Euro Einsatz. Und Ball ist rund, ne? Spielt auch 90 Minuten und da ist alles möglich. Aber das reicht ja noch nicht. Weil ich spiele meistens immer so 7, 8 Spiele auf dem Schein. Ich habe mir für heute noch rausgesucht in der Regionalliga Nord. Holstein Kiel gegen HSV Amateure. Ist auch favorisiert. Holstein Kiel ist also Dritter. Zu Hause 9-mal gewonnen, 1-mal unentschieden. Die Hamburger Amateure, wo sind sie denn? Na genau, auf dem 9. Platz. Auswärts gar nicht so schlecht, 5-1-3. Aber ich denke, die Kieler, die werden das schon machen. Außerdem, wenn ich nicht drauf spiele, kann ich auch nicht gewinnen. Ne? Tanzen die Schmetterlinge und man kommt in den Bereich der Euphorie. Dann im gegenteiligen Fall unter Umständen in den Bereich der Depression. Der Spieler erlebt sich eigentlich nur noch in den ganz extremen Lebenssituationen. Hopp oder Top, Sekt oder Selter. Jürgen Trümper, Leiter von Spielsucht-Selbsthilfegruppen. Der graue Alltag ist für den Spieler taub. Und plötzlich, super Tralala-Serie. Der Körper strafft sich, jede Pore schwitzt Energie, der Kopf geht nach hinten, es wird geschaut, hat es auch jeder gesehen. Der Körper wird zum Chemiewerk. Und schon rast er weiter in seiner Gefühlsskala. Nein, um Gottes Willen, süchtig bin ich nicht. Das Suchtpotenzial, also im gesamten Glücksspielbereich sicher am größten im Bereich des Automatenspiels. Die Daddelautomaten, die wir heute in Spielhallen haben, wo sie immer wieder alle paar Sekunden auf die Taste drücken und dann sich die Walzen wieder drehen. Da geht man davon aus, dass etwa 70-80% aller Spielsüchtigen besonders auf diese Spiele fixiert sind. Den Lotteriebereich, den kann man eigentlich völlig vergessen. Bei 2 Ziehungen in der Woche, da können sie nicht wirklich süchtig werden. Das wurde von den Behörden und in der Politik in den letzten Jahren immer sehr stark hochstilisiert. Das war auch einer der Gründe dafür, warum das Internetspiel eben 2008 komplett verboten wurde. Das soll jetzt alles wieder verändert werden. Im Bereich der Sportwette gibt es sicher keine wirklich echte Suchtgefahr. Matthias Dahms, Geschäftsführer eines europaweit agierenden Sportwettenkonzerns. Insgesamt gibt es in Deutschland 220.000 pathologische Glücksspieler und 330.000 Drogensüchtige. Und dann gibt es 1,7 Millionen Alkoholabhängige. Ja, also das Schöne an dem Glücksspiel, wenn man da von einer Sucht sprechen mag, ist, dass es zumindest keine Toten gibt. Die Branche ist nicht durchgängig geschmackssicher und sie setzt alles daran, ihrem seit jeher ramponierten Ruf alle Ehre zu machen. Also für mich ist jetzt jemand kein Spieljunkie, der hier reinkommt und jeden Tag seine 5 Euro setzt. Natürlich achte ich schon ein bisschen drauf, oder wenn man halt von seinen Pappenheimern weiß, dass die halt nicht allzu viel Geld zur Verfügung haben. Man guckt auf den Kalender und es ist erst der 18. des Monats und will auf einmal 50 Euro setzen. Dann versuche ich ihm nochmal ins Gewissen zu reden. Ja, und nochmal zu fragen, ob der Kühlschrank auch tatsächlich voll ist. Ja, und wenn man dann halt zu hören kriegt, nee, ist noch nicht voll, aber ich mache jetzt aus den 50 Euro 150 Euro, frage ihn halt nochmal, ob das jetzt auch wirklich der richtige Ansatz ist. Da spielt halt auch so ein bisschen mein eigenes Gewissen mit. Wir müssen uns nichts vormachen. Je mehr die Leute bei uns setzen, desto mehr verdiene ich auch an ihnen. Aber ja, wenn ich jetzt irgendwie weiß, ja, er hat jetzt 50 Euro verloren, hat eigentlich nichts zu essen, dann hätte ich da echt ein Problem mit. Jetzt müssen Sie mich mal ganz kurz entschuldigen. Platz da, diese Kurve, der Seite. Best ist das, nicht? Und der Tribüne. Man sollte nie an so einen Wettautomat oder ins Wettbüro gehen, wenn man knapp bei Kasse ist, wenn man mit Druck versucht, dann eben halt aus den letzten Zehner noch 400 Euro zu malen. Das funktioniert nicht. Und dann sprechen wir auch schon von Sucht. Das ist eine Art von Sucht, auch für mich. Ich habe das aber auch im Griff. Also ich habe jetzt kein Problem, wenn ich mal 14 Tage nicht spielen kann. Ich sterbe daran nicht. Ich würde auch nie Haus und Hof verspielen, also auf gar keinen Fall. Hört sich jetzt blöd an, aber ich habe zu Hause so eine Schublade. Da ist Geld drin. Und dann versuche ich da wieder was rauszumachen. Und dann lege ich es wieder in eine Schublade. Da passen wir auf, dass unsere Kunden nicht zu viel Geld verspielen. Denn wir haben lieber zufriedene Kunden, die ihren Spaß beim Spiel haben, als Kunden, die einmal kommen, viel Geld verlieren, unglücklich sind und dann nie wiederkommen. Indem wir zum Beispiel bei der Einzahlung bereits feststellen, ob es Limits auf den Kreditkarten gibt und solche Dinge. Es gibt auch sogenannte Blacklists, wo Kunden drauf sind, die bereits anderswo auffällig geworden sind, um hier eben dann Spieler, die ein problematisches Spielverhalten entwickelt haben, dann noch frühzeitig ausschließen zu können. Rund 30.000 Spieler sind bundesweit in Sperrlisten eingetragen, die von Spielbanken und anderen Glücksspielanbietern geführt werden. Wir spielen jetzt heute noch Frankreich 2. Liga, Sedan gegen Troyes. Spiele ich jede Woche Sedan, nur zu Hause, hat mich jetzt zweimal hängen lassen, jedes Mal unentschieden gespielt, spiele ich heute nur, weil ich der Meinung bin, die müssten jetzt mal wieder zu Hause gewinnen. Ja, und ich glaube, das wäre es eigentlich auch schon für heute gewesen, damit sind wir eigentlich schon durch. Vielleicht noch in Holland 2 was. Heute gewinnst du. Das ist die Bude, da drüben. So wie du diesen Weg gegangen bist, zielsicher, treffsicher, so wirst du gleich siegen. Wirst all die schwarzen Götter des Pechs in die Flucht schlagen. Denn du bist es heute. Jetzt im Stechschritt rüber. Nein, Vorsicht, langsam. Denk dran, keiner soll's merken. Du gehst geradewegs, aber nicht übereilt. 7 Sekunden, nachdem die Ampel auf Rot gesprungen ist, das haben deine Versuchsreihen ergeben, 7 Sekunden Rotphase, dann steht die Chose. Und die Abbieger sind noch nicht bis hierher vorgeprescht. Da, also bitte, der Verkehr steht und du gehst. Eine Wette ist... Ist ein Flug? Ein Flug ins beruhigend Aufregende. Ist ein Fluch? Eine Flucht aus den Niederungen des Jammertals in die weißen Wolken blauer Traumwelten. Ruft nach mehr und... Und mehr und höher und... weiter und... Und mehr und... Und jetzt! Und die Antwort für das erste Rennen ist nach den Führungen bereits verlassen. Noch circa 9 bis 10 Minuten, also bis zum ersten Rennen. Unter freiem Himmel gibt sich die örtliche Schickeria alle Mühe, es den unerreichten Vorbildern in Merry Old England wenigstens ansatzweise gleichzutun. Mit ausladenden Florentinerhüten, farblich gewagten Kostümen und kostspieligen Colliers wetten sie sich, weniger nobel als gedacht, in Rage. Fliegende Huthändler warten am Tribünenaufgang. Auf der VIP-Tribüne werden Kaviar-Canapés und Petit Four serviert, nebst Champagner. Perlend. Ja, doch, das ist ja die Spannung eigentlich, ne? Dass man dann auch wettet. Sind natürlich auch Leute darunter, die nur Nummern spielen und könnten auch Kaninchen dann wetten. Also weiß ich nicht, aber manche wetten auch nur ihr Geburtsdatum. Also 50% sind noch Pferdefreaks. Sind die schon losgelaufen? Ja. Tatsächlich. Natürlich gehört das Wetten mit dazu. Wenn einer sagen würde, er geht dahin, um nicht zu wetten, der lügt. Oder er will sich nicht outen, sagen wir so. Ne? Also hier die 1 ist der absolute Favorit. Er hat in Baden-Baden 100.000 Euro gewonnen letztes. Na, den nehmen wir sowieso und ist ja langweilig. Die 4, die flippt da geradeaus. Ey. Die ist überhaupt nicht zu halten. Der hat mich ja zweimal angeguckt, als er vorbeigekommen ist. Ja, und hat er gesagt? Dass er gewinnt. Wirklich? Den siehst du gleich als erstes durchs Ziel sprechen. Zweimal 5 Euro, ne? Oh, echt? Jetzt oder gar nicht? Tür bestimmt die Pace. Zweiter ist nur verändert. Tretina, dritter Companiero. Dann an der Innenseite Mosa Achim. Und ich glaube, ist auch Marie Vogt weiter außen. Es geht bereits in die Zielgerade hinein. Laviateur mit Retina, das sind die beiden vorderen Pferde. Companiero und Marie Vogt sind dicht auf. An der Innenseite schießt nun aber Mosa Achim, wollte durchschießen, fand aber keinen Platz. Laviateur vor Retina. Dahinter bleibt Mosa Achim zunächst einmal stecken. Marie Vogt, Companiero kommt nicht weiter. Die Führung bei Laviateur. Laviateur im Vorteil vor Retina. Jetzt versucht es noch einmal Mosa Achim. Also man setzt aufs Pferd und das ist dann sein Pferd, ja. Auch wenn ich es vielleicht vorher noch nicht gesehen habe. Und dann ist man auch Feuer und Flamme für das Pferd. Der letzte. Der zweitletzte mal wieder. Ich glaube, Geld machen werden wir hier nie. Ja, heute können wir abhaken. Ja. Pechsträhne. Meist haben wir... Also so, dass man nur verloren, ist ganz selten, nein, muss ich sagen. Also das, nö. Oft haben wir unsere Spesen so wieder rausgekriegt, ne? Ja, sogar noch Waffel und Würstchen oder so. Das ist schlimm, ist ja noch ein Neck. So, die ersten Pferde von Minibox Line, der Start wird in 2 Minuten circa erfolgen. Der Gipfel des Pferdewettgeschehens liegt im Untergrund, unter der Tribüne. Da hocken die Herrschaften an resopalcharmanten Tischen in der Wetthalle, starren auf Tabellen, Verzeichnisse, Notizen. Hier laufen die Aschenbecher über und die Luft ist zum Schneiden. Die wenigen verbliebenen Sauerstoffatome schwirren mit diversen Lautsprecherdurchsagen um die Wette. Aus 30, 40 Monitoren plärren die Bundesliga-Sonntagsspiele, irgendein Formel-1-Grand Prix und ungezählte Rennen von Windhunden, Trabern, Galoppern aus der ganzen Welt. Bittere Schweißperlen ziehen den Schickimicki-Damen im sonnigen Jackenkleid hässliche Rinnen ins Make-up. Und die Herren trocknen die verkrampften Finger am Zweireiher. Knöcheltief stehen sie im Modder aus aufgegebenen Wettscheinen, zerfledderten Wettzeitungen und zerknäulten Zigarettenschachteln. Die Damen und Herren hier unten haben an diesem langen Sonntagnachmittag nicht ein einziges Pferd gesehen, geschweige denn eines der 8 Rennen verfolgt, die keine 50 Meter von ihnen entfernt das Geläuf umflügen. Nehmen die Umwelt in dem Sinne ja auch nicht wahr. Sie nehmen sich in ihrem Rausch wahr. Nach dem Spiel ist natürlich der Kater da, aber dann gehe ich eben weiter zocken. Einmal will ich noch gewinnen, ja. Dann eine gute Quote. Regionalliga West ist auch interessant heute. Die Mainzer Amateure zu Hause gegen Leverkusen Amateure. Das können die Mainzer heute auch schaffen. Also die spielen wir auch noch mit. Ich verliere dann im Laufe der Zeit auch die Kontrolle über meine Einsätze. Ich nehme mir vor, auf dem nächsten Renntag nur 500 Euro zu verzocken. Habe ich dann aber einmal angefangen, habe ich Verluste eingefahren, dann spiele ich weiter und diese Grenze zählt für mich nicht mehr. Dann können auch 1.000, 2.000, 3.000 Euro eingesetzt werden. Eine Wette ist... ist verlorenes Geld. Verlorenes Geld, das weißt du, zum Fenster rausgeschmissen, denn... Denn verdienen tun immer die anderen. Die Pferderennvereine, die Buchmacher, Lotto-GmbHs, Wettanbieterkartelle, jedenfalls... Jedenfalls nicht die, die setzen. Und... Und trotzdem. Oder... Oder gerade deshalb. Könnte man nicht verlieren. Kannst du auch nicht gewinnen. Drohte nicht der Abgrund, wäre der Gipfel nur halb so schön. Wir haben drei Tribünen für 8000 Besucher, die praktisch unter Dach untergebracht werden können. Theo Lettgen, Geschäftsführer der Trabrennbahn in Dienstlaken. Aber wir haben eine große Tribüne geschlossen, da wir gegenüber früher von den Besuchern nicht mehr so stark frequentiert werden. Es ist so, dass wir uns auch nicht gegen die neuen Techniken wehren können. Man kann die Pferderennen auch heute zu Hause auf der Couch sich ansehen. 55 Jahre nach Eröffnung hat die Trabrennbahn 2009 Insolvenz angemeldet. Nur durch Sponsoren und eine neue Vereinsgründung konnte der Rennbetrieb aufrechterhalten werden. Das Geläuf, die Anlage muss gepflegt werden. Das ist schon ganz schön hart für uns, das hier zu erhalten. Ne? Hier regiert der Charme abgewrackter Funktionsbauten aus den 70er Jahren. Die Nebengebäude stehen den Paradestücken übelster DDR-Tristesse in nichts nach. Der Putz bröckelt, der Lack blättert auf, wie eine Wettzeitschrift im Wind. Seit 1993 ist der Wetteinsatz auf deutschen Trabrennbahnen von 200 Millionen Euro auf unter 40 Millionen gesunken. Und so ist die Dienstlakener Trabrennbahn mit ihrer wirtschaftlich prekären Situation in bester Gesellschaft. In Recklinghausen liegt der Rennbetrieb seit Jahren brach. Und die Galopprennbahn Frankfurt meldete 2008 Insolvenz an. Sie wurde durch eine neue Geschäftsführung gerettet. Einstweilen. Selbst die international renommierte Galopprennbahn in Baden-Baden hat 2009 Insolvenz angemeldet. Sie kann nur weiter existieren, weil der Kaffeekönig Jakobs höchst selbst finanziell einstieg. Es sind ja nun viele Leute abgewandert zum Fußball, vor allen Dingen junge Leute. Diese Wettbuden sind illegal, nur sie sind überall. Ja, da wird das Geld genommen, wird nach Gibraltar geschickt, nach Malta geschickt, überall und keinen interessiert's. Unglaublich. Das ist für uns der Todesstoß. Vor 60 Jahren, bevor Lotto kam, hatte der Pferderennsport Monopol auf Wetten. Entweder man hat Glück oder eben nicht. Der eine gewinnt, der andere verliert. Ist so. Ne? Barbara kommt. Jürgen auch. Hat sich Peter gemeldet? Nein, aber Sören. Und wetten, dass Kevin wieder zu spät kommt? Nee, dem habe ich klipp und klar gesagt, dass das nervt. Wetten? Immer. Weil du weißt, du hast recht. Du willst... mit ausgefuchstem Kalkül... dem unkalkulierbarsten Risiko die Stirn bieten. Ja, nichts willst du so sehr wie das. Willst mit einem Wort... einem Knopfdruck, einem Kreuzchen am rechten Fleck, mit einem gescheiten Mausklick, um vor Gott und der Welt und überhaupt dazustehen, als ein großer, ein ganz großer Jäger, Sieger. Solange du nicht verlierst. Wettangebot ist heute nicht so riesig. Zweite Liga spielt noch, lasse ich aber die Finger von. Habe ich so keine Favoriten, kann wieder alles passieren. Also ich habe da eine Ahnung, aber das ist nicht sicher genug. Deswegen lasse ich es lieber weg. Den Typen an der Kasse keines Blickes würdigen. Die sich über die Automaten krümmenden Wettjunkies noch viel weniger. Du nimmst Witterung auf. Riechst das Loch im Schweißgestank. Weißt sofort, wo der freie Wettautomat ist. Der einzige heute. Mit deinen gewaltigen Tigerpranken wedelst du eine Gasse durch die Rauchschwaden. Gehst ganz nach hinten durch. Ja, das Wetten, das hat was mit Recht haben wollen zu tun. Also, dass die Leute auch im Kreis der Mitwetter sozusagen beweisen können, dass sie den besten Pferdeverstand haben, dass sie besser gewusst haben als der andere, dass ein Pferd ja heute unbedingt gewinnen muss. Patrick Göser, Buchmacher in Köln. Das hat immer was mit Besserwisserei zu tun. Wenn ich Fachkompetenz habe, kann ich natürlich auch was erreichen. Also wenn ich mir ein Spiel raustippe, kann man sich schon eigentlich zu 60% darauf verlassen, dass es kommt. Ich habe aber jetzt extra mal tief gestapelt. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe eine 90er-Quote, dann glaubt mir dann sowieso gar keiner. Ich habe jetzt eine längere Durststrecke, habe jetzt schon mal ein paar Tage nichts gewonnen. Aber ja, dann bin ich auch manchmal böse. Ja klar, ich glaube, da gehen mit einem so über, weiß nicht, ja nicht die Nerven, aber Ne? Wenn man da drauf guckt und guckt aufs Ergebnis, die Laune geht runter. Da ist er. Der freie Automat. Voran Maschine. Voran du Krücke. Aha. Na also, bitte. Geht doch. Alle Ligen, alle Spiele, alle Mannschaften. Du arbeitest ab, was du im Kopf hast, in deinen Berechnungstabellen. Schnell, systematisch, treffsicher. Spiele durchkämmen, Ergebnisse eintragen. Zack, zack. Denn du weißt ja, was Sache ist. Und denk dran, vorm Anpfiff musst du durch sein. Aber das schaffst du. Du schaffst das. Also, wir sind jetzt unweit von mir zu Hause. Fußläufig 100 Meter. Ist eine Kneipe. So, dass ich hier auch meine Sportwetten spiele. Zwischendurch, das Ordnungsamt ist mal aufgetaucht, war mal eine heiße Phase. Aber grundsätzlich ist es ja so eine dunkle Grauzone. Da steht ein Automat und da sind verschiedene Wettangebote. Das heißt von Pferdespielen bis Fußball, Tennis. Also wirklich alles Mögliche. Und die Leute können tippen. Ganz einfach. Eine Spelunke im südlichen Ruhrgebiet. Seit 17 Jahren dieselbe Wirtin. Rechts an der Wand neben der Theke zwei vergilbte Sportwettterminals, in denen die Kunden die Ligen rauf und runter wetten. Seit 17 Jahren? Nein, natürlich nicht. Die gibt es jetzt erst seit, ich glaube, seit letzten 2 Jahren oder so. Wir haben das jetzt seit Januar und es ist okay. Prompt kommt sie bei ihrer Notlüge ins Schleudern mit den Zeitangaben. Der letzte Januar war definitiv nicht vor 2 Jahren. Sie will besser nicht zugeben, dass hier die Wettautomaten schon seit Ewigkeiten stehen. Das wusste man ja, dass das nicht erlaubt war. Warum, wieso, weiß ich auch nicht. Eigentlich für mich Quatsch. Leute spielen, ob erlaubt oder nicht. Genaues erzählt sie erst, als das Mikrofon abgeschaltet ist. Zu frisch ist noch die Erinnerung ans Auftauchen der Herrschaften vom Ordnungsamt. Das bekommen sie nie hundertprozentig in den Griff. Ja. In Schleswig-Holstein auf dem flachen Land kenne ich das zum Beispiel, gibt es jedes Jahr so ein Verknobeln, da wird gewürfelt um irgendwelche Schweinebäuche, Schinken. Das ist eigentlich nach dem Glückschen Staatsvertrag auch alles illegal. Ja, das dürfen sie nicht machen. Volleyball jetzt nicht, aber Handball nehme ich schon mal ganz gerne noch mit. Spanische Handballliga spiele ich ganz gerne. Handball Champions League spiele ich auch ganz gerne. Mit einer 1,20er-Quote kann man noch mal seinen Gewinn noch mal um 20% eben halt steigern. Dein Haar über der Stirn knistert. Elektrisch. Alles elektrisch. Sprüht Funken wie ein E-Werk. Dein ganzer Kopf. Noch 3 Spiele, noch 3 Ergebnisse musst du eintragen. Und dann abschießen. Die Wette raushauen. Gleich. Nur noch wenige Sekunden. Ganz wenige. 11 Spiele, 1 Wette. Da ist richtig Musik drin. Und du weißt, was dabei rauskommt. Denk an die Schubkarren. Schubkarren voll Geld. Oh, als hättest du Heizspiralen im Schädel. Der Schweiß ist dermaßen heiß, kriegt die Stirn kein bisschen gekühlt. Fantastisch. Fieber wie bei einer Lungenentzündung. Und stehst doch bloß im Countdown deines Glücks bis zum Abpfiff der Spiele, die gleich losgehen. Wartest knöcheltief im warmweichen Moos der Glücksmomente. Das ist nur so Quatsch zwischen den Zehen. Hey, du bist der Held. Mann. Hero of Might and Magic. Noch 2 Spiele eintragen. So. Noch 1. Noch 1 Ergebnis. Ja. Jawohl. Genau so. So kann's gehen. So wird's gehen. Es ist eigentlich gar nicht so das, was wir generell mal angestrebt haben in unserem Leben. Naja, ist mir halt damals aufgefallen, dass der Wettmarkt boomt. Also wir sind mittlerweile seit fast 8 Jahren hier in Hamburg am Start. Da hat man wirklich in einem Graubereich gearbeitet. Na, wir haben es halt auch einmal zu spüren gekriegt, ne, indem unser Laden geschlossen wurde, ein sehr gut gehender Laden. Und zwar dann halt auch mit den vollen Bandagen wie Siegel auf die Tür und hohe Geldstrafe und das volle Programm. Und das ist natürlich jetzt bitter. Ne? Die Schließungen generell sind halt aus heutiger Sicht rechtswidrig. Im Herbst 2010 hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass das in Deutschland über restriktive Verbote aufrechterhaltene Glücksspielmonopol mit europäischem Recht nicht vereinbar ist und neu geregelt werden muss. Sinn und Zweck des Glücksspielmonopols des Staates ist eigentlich die Ausbeutung der Spielleidenschaft des Publikums unter staatliche Kontrolle und Zügelung zu nehmen. Nur das, was wir in letzter Zeit erleben können, hat eben mit Zügelung nichts mehr zu tun. Der Spielsuchtforscher Gerhard Meyer. Der Staat hat das Glücksspiel als lukrative Einnahmequelle entdeckt. Es werden immer mehr Casinos aus dem Boden gestampft. Jetzt haben wir das Online-Glücksspiel. Wir haben Lotto Toto mit Ausweitung des Angebots. Das heißt, der Staat expandiert im Glücksspielangebot. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen Kribbeln. Warten wir noch ein bisschen. Folge des EuGH-Urteils von 2010? Ein neuer Glücksspielstaatsvertrag, der am 1. Juli 2012 in Kraft getreten ist und festlegt, dass bis zu 20 private Anbieter von Sportwetten eine länderübergreifende Konzession für einen Zeitraum von zunächst 7 Jahren erhalten können. Lotterien hingegen unterliegen weiterhin dem staatlichen Monopol. Schon Monate vor Inkrafttreten dieses Staatsvertrags wurden, sozusagen in vorauseilendem Gehorsam, illegale Sportwetten nicht mehr geahndet. Schließungen wie die der Hamburger Souterrainbude 2009 sind Vergangenheit. Der Bezirk, in dem wir damals waren, dort wurde halt wirklich mit eisernem Besen durchgekehrt. Und in diesem Bezirk, in dem wir uns jetzt befinden, wurde das halt eigentlich die ganze Zeit geduldet. Also man muss halt auch echt sagen, da hat auch jeder Bezirk innerhalb des Bundeslandes Hamburg sein eigenes Süppchen gekocht. Die 14? Es gibt da natürlich ein Vollzugsdefizit. Die gehen dahin, machen eine Bude zu. An der nächsten Ecke macht die Bude wieder auf oder der Besitzer wechselt vom Neffen auf den Onkel oder sonst was und ehe sie da rechtliche Mittel eingelegt haben, läuft das Spielchen weiter und so setzt sich das fort. 49. Das waren 3 Damen des Ordnungsamtes. Das war ein Überraschungsangriff, auf jeden Fall. Also im laufenden Betrieb halt auch. Also man kam sich da auch wirklich kriminalisiert vor. Ja, also man hatte schon selber den Eindruck, ich mache doch hier nichts Illegales. Ich mache im Endeffekt ja genau das Gleiche wie gegenüber die Lottobude auch. Die verteckt ja auch Sportwetten. Ja, also über einen deutschen Staat könnte ich richtig kotzen. Aber aufgeben will der Glücksbringer nicht. Nein, nein, das Geschäft ist zu lukrativ, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Sonst hätten wir uns den ganzen Heckmeck auch nicht gegeben. Sonst hätten wir halt gesagt, gut, okay, wir haben jetzt irgendwie 5 Jahre gutes Geld verdient, probieren jetzt irgendwas anderes aus. Nee, wir mussten die Straßenseite wechseln, weil dort ein anderer Bezirk war. Also wirklich einmal über die Straße rüber. Seit der Lockerung des staatlichen Monopols schießen Wettbuden wie die Pilze aus dem Boden. Sowohl reale als auch virtuelle. Das Internet macht das eben möglich. Und das ist etwas, was die Behörden sicher in den letzten Jahren dann auch gelernt haben, auch die Politik, dass das sehr, sehr schwierig ist, dem juristische Grenzen aufzuerlegen und zu verhindern, dass eben ein deutscher Spieler bei einem Anbieter aus Malta dann tatsächlich seine Wetten abgibt. In der Schweiz habe ich mir den FC Zürich rausgesucht für Samstag. Dann, ich glaube, ich hole mal hier meinen Zettel raus. Dann geht es ein bisschen zügiger. Wer hat mir den geklaut? So, das haben wir nicht, das haben wir nicht. Dann haben wir Schweiz, 2. Liga, Lugano. Ist, glaube ich, Tabellenführer. Lugano, 5. Ja, das lassen wir auch weg, da bin ich mir dann doch nicht mehr so sicher. Dann spielen wir lieber was anderes. Jetzt nur noch den OK-Button. Himmel nochmal, ist der sperrig da auf seinem Touchscreen. Blitzt, brüllt, schreit dich an. Sollst ihn drücken, den verdammten Button. Und zwar sofort. Eine winzige Bewegung des Zeigefingers, damit deine Wette, deine ausgeklügelte, ausgefeilte, gecheckte und gegengecheckte Wette endlich auf die Reise geht. Mann, sind nur noch ein paar Sekunden bis zur Deadline. Aber deine Finger klemmen, verdammt nochmal. Kriegen es einfach nicht gebacken, diesen letzten Schritt zu gehen. 8, 7, 6 Sekunden. Warum zum Teufel kriegen deine Finger das nicht hin? Sie schaffen es nicht. Du schaffst es nicht. Nein. Warum? Aus? Vorbei? Abgelaufen die Zeit. Also die Manipulationsgefahr ist ja durchaus so ein Thema, womit die Sportwette in den letzten Jahren auch in Verruf gekommen ist. Ja, also man kann schon sehen, dass Spiele manchmal, ja, ich denke, geschoben werden. Also geht ja schon los mit Nachspielzeiten. Ein Spiel steht auf Kippe. dann hat man anstatt 3 Minuten Nachspielzeit, hat man 6 Minuten Nachspielzeit. Oder fragwürdige Elfmeter. Der Häuser-Skandal ist uns da alle noch im Ohr. Robert Heutzer, ehemaliger deutscher Schiedsrichter, eine der Hauptpersonen im Fußballwettskandal 2005. Nachdem sich der Skandal immer mehr zugespitzt hatte, gab Heutzer schließlich zu, gegen Sach- und Geldzuwendungen den Ausgang von ihm geleiteter Fußballspiele beeinflusst zu haben, damit eine Gruppe von Sportwettern überproportionale Gewinne einstreichen konnte. Daraufhin wurde er vom Deutschen Fußballbund lebenslang für das Amt des Schiedsrichters gesperrt. Zum Beispiel heute Abend spielt Mersin gegen Galatasaray. Seit Montag ist das Spiel drin. Ich kriege für Galatasaray eine Quote von 1,7. Und wenn ich heute jetzt zum Beispiel hingehe und die Quote ist höher, irgendwas ist passiert, da weiß jemand was und wenn geschoben wird und Galatasaray hat zum Beispiel das Spiel verkauft, verlieren dann 1-0 und irgendeiner weiß das, dann wird viel Geld, wir reden jetzt nicht von den Beträgen, die ich hier spiele, sondern viel Geld, von richtig viel Geld, wird dann einfach eine Gegenwette gemacht, also auf die andere Mannschaft. Ja, und dann geht es da auch richtig um Millionen. Wir wissen aus unserer Erfahrung natürlich, wie viel Euro durchschnittlich auf einem Spiel der Fußball-Bundesliga oder der englischen Premier League geleistet werden. Und wenn wir dann feststellen, da wird auf einmal sehr, sehr viel auf einen Verein oder ein bestimmtes Endergebnis gesetzt, dann werden wir da misstrauisch. Und dann gibt es Überwachungssysteme. Bei Top-Spielen sind schon diverse 100.000 Euro, die dann auf so einem Event auch gesetzt werden. Ja, geht jetzt also los. Ich muss jetzt Geld hier reinschmeißen, ne, weil mein Wettschein steht ja so. Du kauerst da, das Kinn in beiden Händen, die spitzen Ellbogen auf der abgewetzten Tischplatte. Aus, vorbei, abgelaufen die Zeit. Starrst stumpf auf die Monitore, stierst blicklos mal in diese, mal in jene Glotze, die 3 von den Spielen übertragen, auf die du gesetzt hast. Gesetzt hättest. Der Schweiß auf deiner Stirn ist zu kalten Pfützen zusammengelaufen. Auch die Finger, die dir so kläglich den Dienst versagt haben, baden in kaltem Schweiß, reiben sich nicht mal mehr an der Jeans trocken. Mann, Mann, Chance vertan. Deine große, deine einmalige Chance. Kein Held, kein Kuckuck, keine halbe Million. Deine Schubkarre bleibt leer. Kein Sterne strahlen über Kokosnusspalmen. Ja, das ist natürlich erstmal ein bisschen wenig. 5 Stück, ne? Ich guck mal auf meinen Zettel, ob ich noch was vergessen habe. Ach ja, und noch eine polnische Mannschaft. Die haben wir heute auch noch drin. Dürfen wir nicht vergessen. Heute spielt der Spitzenreiter in Polen, glaube ich. Und die sind auswärts sehr stark. Deswegen wollte ich die heute auch mit reinnehmen. Guck ich mir aber noch mal vorher an. Du bist und bleibst ein Feigling. Du kannst nur dumpf-stumpf zusehen, wie sich da oben in der Glotze deine Spiele abspielen. 2. Halbzeit. Wie deine Jungs, deine Glücksritter sich abrackern für dich. Und du? Hast das Kinn in der Hand. Bist nicht mal mehr nervös. Völlig schnurzegal. Auch irgendwie nicht schlecht, dieses machtlose, leidenschaftslose einfach bloß zusehen, wie auf dem Bildschirm die Dinge ihren Lauf nehmen. Dich können sie alle mal. Kreuzweise können sie dich mal. Du bist raus. Investierst kein einziges Schweißtröpfchen mehr. Abflug, euer Ehren. Nichts tun müssen. Nichts tun können. Grandios. Bologna-Warschau in Lodz. 1,70er Auswärtsquote ist jetzt nicht der Renner. Aber Lodz zu Hause sehr schwach. Er ist einmal gewonnen, 2 unentschieden, 5 verloren. Obwohl Polonia-Warschau ist auch auswärts nicht ganz so gut. Nee, das lassen wir auch sein. Das spielen wir nicht. Wetten ist? Ein Wechselspiel. Aus Macht und Ohnmacht? Aus Machtgeilheit und Ohnmachtlust. Aus deinem Wunsch, das Wettgeschehen in der Hand zu haben? Und auch wieder nicht. Je hoffnungsloser die Sache, desto euphorischer das Machterlebnis. Wenn? Wenn? Wenn? Wenn du? Wenn du doch? Gewinnst. Warte mal. Drüben, das war schon der Schlusspfiff auf dem rechten Monitor. 2-1. Stimmt dein Tipp also? Und auf dem linken Bildschirm? 1-3, siehst du? Wusstest du doch, 1-3? Na also. Hey, wo ist die Videotextübersicht? Hier, alle Partien von heute Nachmittag. Mann, Mann, Mann, stimmt, stimmt, auffallend. Das Spiel und das und hier auch richtig perfekt getippt. Alter, 10 Spiele richtig. Und das letzte Spiel im mittleren Monitor, das schon 20 Sekunden die Nachspielzeit überzogen. Scheiße, die verlieren. Garantiert die letzte Aktion des Spiels. Wenn der jetzt nicht sitzt, jetzt der Schierenberg. Schierenberg hat das Ding auf dem Fuß und zieht ab für dich. Der zieht nur für dich ganz alleine ab und trifft. Der Ausgleich. 1:1. Dein Sieg. 77.000. Alle Spiele richtig. Gold richtig. 77.000 Dukaten. Spitzensache. Wär's gewesen. Der deutsche Markt generell gibt noch ein X-faches der momentanen Umsätze her, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Weil der Markt hier in Deutschland noch nicht erschlossen ist, also dass sich viele deutsche Bürger vielleicht noch nicht trauen, denen das irgendwie mit in die Wiege gelegt worden ist, dass Wetten irgendwas Anrüchiges an sich hat. Wir gehen davon aus, dass wir heute vielleicht 1,4, 1,5 Millionen Sportwetter in Deutschland haben. Wir haben aber etwa 45 Millionen Fußballfans. Also du kannst dann nur auf irgendwelche Pferde setzen und entweder fällst du runter oder eben nicht. Ja, doch, das wäre die Spannung eigentlich, ne? Dass man dann auch wettet. Da wird die Radiosendung auch nichts dran ändern. Sie wird natürlich Leute bekehren, aber sie werden bereits morgen wieder rückfällig werden. Ja, einfach so ein Schuss ins Ungewisse. Einfach gucken, was auf einen zukommt. Also, spanische zweite Liga haben wir Valladolid. 1,40er-Quote, auch klein. Dann haben wir wieder die Türken. Das kann ich nicht aussprechen, das sage ich dir jetzt auch nicht, wie die heißen. Eine 1,80er-Quote. So, dann haben wir noch ein paar Engländer. Aber jetzt auch nicht erste Liga, sondern das sind dann auch hier die Amateurligen. Da habe ich einmal Leeds United drauf, dann in der Liga 1 Sheffield United, in der Liga 2 haben wir hier noch Accrington und in Israel nehmen wir auch noch eins mit, aber zweite Liga. Spiele ich auch sehr gerne, manche Leute lassen da die Finger vorne, aber ich spiele Israel sehr gerne, kann man sich immer darauf verlassen. Also da habe ich eine sehr hohe Trefferquote, das scheint wohl doch noch irgendwo auch mit rechten Dingen zuzugehen. So, eins hatte ich aber noch, Griechenland, AEK Athen, eine große Quote müssen wir noch haben. So, ich habe jetzt eine 77er Quote, für 10 Euro gibt es 968 zurück, das sind 9 Spiele, 2904 Euro und so wird es auch gespielt. So machen wir es, Ticket holen, fertig. Dieses Mal, Mann, du hast recht gehabt, bei allen 11 Spielen, Volltreffer. Bist schon ein Freak. Ein echter Freak. Du weißt einfach, wo die Glocken hängen. Dir kann keiner so leicht was vormachen. Du bist der Macher. Der Sieger. Ja. Jede Wette. Zwischen Souterrainboden und Online-Goldgruben. Ein Feature von Ulrich Land. Mit Maja Schöne und Helmut Zirl. Technische Realisation Dietmar Fuchs und Sabine Kaufmann. Regie Ulrich Lampen. Ey, wetten? Was wetten? Wetten, ich meine, guck doch mal raus. Ja, was? Wetten, das regnet gleich? Och nö.